Klopstock und Wieland, als ihre Silhouette nebeneinander hingen, von Friedrich von Schiller. Gewiß bin ich nur überm Strome drüben, gewiß will ich den Mann zur Rechten lieben. Dann erst schrieb dieser Mann für mich. Für Menschen hat der linke Mann geschrieben, ihn darf auch unser einer lieben. Komm, linker Mann, ich küsse dich.